In Thüringen konnte sich die CDU zwar erneut als stärkste Partei in den Kommunen durchsetzen, sie musste aber erhebliche Stimmverluste in Kauf nehmen. Nach ersten Auszählungen liegt sie bei 34,5%, das sind 6,5% weniger als noch zur letzten Kommunalwahl 2004. Sogar in ihren Hochburgen wie dem katholischen Eichsfeld, der Heimat des Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Dieter Althaus, hat sie erheblich Stimmen eingebüßt. Zweitstärkste Kraft ist die Linkspartei mit rund 21% der Wählerstimmen. Sie hält sich bei einigen Verlusten stabil und wertet dies als Zeichen für die Landtagswahl im August. Die SPD konnte ganz gegen den Trend ein kleines Plus verbuchen. Sie liegt allerdings mit 17,5% nicht eben in einer guten Startposition für den Landtagswahlkampf. Wie auch zur Europawahl legte vor allem die FDP in den Thüringer Kommunen deutlich zu. Sie liegt jetzt bei 7,6% und würde, wenn sich dieser Trend fortsetzt, im August wieder in den Landtag einziehen können. Auch die Grünen verzeichnen leichte Gewinne und halten sich bei 4,6%. Bezeichnend für eine gewisse Parteienverdrossenheit ist nach wie vor das sehr gute Abschneiden der Freien Wählervereinigungen. In den Gemeinderäten beispielsweise holten sie mit 44,2% der Stimmen knapp die Hälfte der Sitze. Die kleineren Parteien freuen sich über den Wegfall der 5%-Hürde. Sie ermöglicht vielerorts auch der NPD, in Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte einzuziehen.